Warum sagt man, dass der Mensch nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist? Ganz wichtig, zum Beispiel Zeugen Jehovas, die fangen immer mit dem an, wenn sie einen anschwafeln, den bekehren wollen. Ganz verrückte Ansichten. Warum sagt man, dass der Mensch nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist? Wie es im Schöpfungsbericht ausdrücklich heißt, in der Genesis, ersten Buch der Heiligen Schrift. Man sagt, dass der Mensch nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen ist, weil die menschliche Seele geistig und vernunftbegabt ist, frei in ihrem Handeln, fähig, Gott zu erkennen und zu lieben und sich seiner ewig zu erfreuen. Vollkommenheiten, die einen Strahl der unendlichen Größe des Herrn in uns widerspiegeln. Diese Dinge sind alle dem lieben Gott eigen. Ja. Gott erkennt sich selber, er liebt sich selber. Das ist der Ausgang der göttlichen Personen, der Vorgang der einen aus der anderen, ja, der Sohn. Das ist eine ewige geistige Zeugung, dadurch wird Gott sich selber erkennen. Vater und Sohn lieben sich unendlich von aller Ewigkeit her und das ist der Ausgang der die Hauchung der dritten göttlichen Person des Heiligen Geistes. Ja. Also alles, was geistig ist hier, was wir der Vernunft und unserem Willen zuordnen können, das macht uns Gott ähnlich. Ja. Ein Bild und Gleichnis. Eine Spur Gottes, etwas vom lieben Gott findet man in allen Dingen, selbst in unbelebten Dingen, durch die dadurch, dass sie ihr Sein von Gott besitzen, von ihm geschaffen sind. Aber Bild und Gleichnis Gottes, das ist nur der Mensch. Der Engel natürlich, aber die Engel haben wir schon gesprochen. Jetzt geht es hier um den Menschen.